Abschnitt 1 aus Oliver Twist, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. 25. Kapitel. In welchem eine geheimnisvolle Person auftritt und viel von der Erzählung Untrennbares geschieht. Der alte Mann hatte die Straßenecke erreicht, bevor er anfing, sich von dem Schrecken wieder zu erholen, den ihm Tobys Mitteilungen eingejagt. Er eilte so viel als möglich durch Nebenstraßen und Gassen, fast sinnlos immer vorwärts, so dass er beinahe von einem Mietwagen überfahren wäre, und langte endlich auf Snow Hill an, wo er seine Schritte noch beschleunigte, bis er in eine lange und enge Gasse eingebogen war. Jetzt schien er sich auf seinem Terrain zu fühlen und freier zu atmen, denn er lief nicht mehr, sondern verfiel in seinen gewöhnlichen halb trippelnden, halb schlürfenden Gang. Nicht weit von der Stelle, wo Snow Hill und Holborn Hill zusammenstoßen, öffnet rechter Hand, wenn man aus der City kommt, eine nach Saffron Hill führende, enge und erbärmliche Straße, Field Lane, mit zahllosen schmutzigen Läden, in denen die Taschentücher feilgeboten werden, welche die Lädenbesitzer von den Taschendieben erhandelt haben. Die Straße hat ihren eigenen Barbier, ihr Kaffeehaus, ihren Bierladen und ihre Garküche. Sie bildet eine eigene Handelskolonie, ist der Stapelplatz für die tausenderlei Artikel, die Industriefrüchte der kleinen Diebe, und wird am frühen Morgen und in der Abenddämmerung von schweigsamen Handelsleuten besucht, die in finsteren Hinterzimmern ihre Geschäfte abmachen und so absonderlich gehen, als sie kommen. In Field Lane lenkte der Jude ein. Er war den Bewohnern sehr wohl bekannt, deren einer nach dem anderen dem Vorübergehenden vertraulich zunickte. Er erwiderte ihre Begrüßungen auf dieselbe Weise, hielt sich indes nirgends auf, bis er den Ausgang der Straße erreicht hatte, wo er einen Handelsmann von sehr kleiner Statur anredete, der in seinem Laden saß und behaglich seine Pfeife rauchte. Er fragte ihn, wie er sich befände. »Vortrefflich, aber in aller Welt, Mr. Fagin, wie bekommt man euch einmal wieder zu sehen?« erwiderte das Männchen. »Die Nachbarschaft hier war zu heiß ein wenig, Lively«, sagte Fagin, die Augenbrauen emporziehend und die Hände auf den Schultern kreuzend. »Ha, ich habe wohl schon ein paar Mal darüber klagen hören. Sie kühlt sich indes bald wieder ab. Findet ihr das nicht auch?« Fagin nickte, wies nach Saffron Hill und fragte, ob dort zu Abend jemand wäre. »In den Krüppeln?« fragte der kleine Handelsmann. Der Jude bejahte. »Wartet mal«, fuhr der Handelsmann nachsinnend fort. »Ja, es sind ein halb Dutzend, die ich schon weiß, hineingegangen. Ich glaube aber nicht, dass euer Freund dort ist.« »Ist Sykes nicht da?« fragte Fagin mit der Miene getäuschter Erwartung. »Nein, habt ihr nichts zu handeln heute?« »Heute nicht«, erwiderte der Jude im Fortgehen. »Geht ihr in die Krüppel, Fagin?« rief ihm der kleine Handelsmann nach. »Ich will mitgehen und einen Tropfen mit euch trinken.« Fagin winkte ihm mit der Hand, ihn bedeutend, dass er allein zu bleiben wünsche, und die Krüppel wurden somit für das Mal der Ehre des Besuchs Mr. Livelys beraubt, der dem Juden kopfschüttelnd und mit nachdenklich misstrauischer Miene nachsah. Die Krüppel waren das Gasthaus, in welchem Sykes und sein Hund bereits figuriert haben. Fagin gab einem Manne im Schenkverschlage nur ein stummes Zeichen und ging geradenwegs die Treppe hinauf, öffnete eine Tür, trat sacht hinein und blickte ängstlich suchend und die Augen mit der Hand beschattend umher. Das Zimmer war durch zwei Gaslichter erleuchtet, man hatte aber die Fensterläden verschlossen und die Vorhänge dicht zugezogen. Die Decke war geschwärzt, damit ihre Farbe durch den Lichterqualm nicht litte, und der ganze Raum dergestalt von Tabaksrauche angefüllt, dass Fagin anfangs kaum einen Gegenstand zu unterscheiden vermochte. Allmählich erkannte er jedoch die zahlreiche Gesellschaft, deren Anwesenheit ihm zuerst nur durch verwirrten Lärmen kund geworden war. Oben an der Tafel saß mit einem Präsidentenhammer der Wirt, ein plumper, vierschrötiger Mann, der, als ein munteres Lied gesungen wurde, sich gänzlich der allgemeinen Heiterkeit hinzugeben schien, die Augen und Ohren aber, und zwar sehr scharfe Augen und Ohren, offen und überall hatte. Ihm gegenüber an einem verstimmten Fortepiano saß ein Musiker mit bläulicher Nase und Zahnschmerzen halber verbundener Wange. Die Sänger ließen sich ihre Gläser noch weit besser als die ihnen gespendeten Lobsprüche behagen, und die Gesichter ihrer Bewunderer drückten fast jedes Laster in jeglicher Abstufung aus und waren unwiderstehlich anziehend, weil grenzenlos zurückstoßend. Man sah überall die mannigfachsten und wahrhaftesten Bilder der Verschmitztheit, Brutalität und Trunkenheit, und die sämtlich noch mehr oder minder jugendlichen Frauenzimmer trugen die abschreckendsten Spuren der Ausschweifung an sich, während in ihrem wüsten Aussehen keine Spur edler Weiblichkeit mehr zu entdecken war, so dass sie die schwärzeste und betrübendste Schattenpartie des Gemäldes bildeten. Fagin wurde jedoch durch Gedanken solcher Art nicht von fern beunruhigt. Seine Blicke schweiften gespannt von einem Gesicht zum anderen, schienen aber vergebens zu suchen. Er winkte endlich unbemerkt dem Vorsitzenden Wirte und schlich so sacht wieder hinaus, als er hineingeschlichen war. »Was begehrt ihr von mir, Mr. Fagin?« fragte der Wirt leise, sobald er beim Juden draußen an der Treppe stand. »Wollt ihr euch nicht zu uns setzen? Die ganze Gesellschaft würde sich unmenschlich freuen.« Der Jude schüttelte ungeduldig den Kopf und flüsterte, »Ist er hier?« »Nein.« »Keine Nachricht von Barney?« »Nein. Er wird sich auch nicht rühren, bis alles sicher ist. Verlasst euch darauf, sie sind auf der Spur, und wenn er sich blicken ließe, würde die ganze Geschichte verraten. Es ist alles ganz richtig mit ihm, ich hätte sonst von ihm gehört. Lasst ihn nur zufrieden. Ich stehe dafür, dass er sich mit der vollkommensten Klugheit benimmt.« »Wird er nicht kommen heute Abend?« »Meint ihr Monks?« lautete des Wirtes zögernde Gegenfrage. »Psst, ja doch! Ich habe ihn schon erwartet, und wenn ihr nur 10 Minuten verweilen wollt...« »Nein, nein«, unterbrach ihn der Jude hastig, als ob es ihn beruhigt hätte zu hören, dass der Mann, nach welchem er gefragt, nicht anwesend sei, so begierig er, wie es schien gewesen war, ihn zu sehen. »Sagt ihm, dass ich ihn gesucht hätte hier und dass er noch heute Abend müsste kommen zu mir. Doch nein, sagt morgen. Da er einmal nicht hier ist, wird's auch morgen noch sein Zeit genug. Gut, habt ihr noch ein Anliegen?« »Nein, gute Nacht«, erwiderte Fagin im Hinuntergehen. »Holla«, rief ihm der Wirt flüsternd nach, »was dies für eine Gelegenheit zu einem Geschäftchen sein würde. Ich hab da den Phil Barker drinnen so sternig, dass ihn ein Kind brennen könnte.« Anmerkungen des Übersetzers. Sternig bedeutet betrunken und brennen bedeutet betrügen. »Ah so, es ist aber noch nicht für Phil Barker die Zeit«, rief der Jude ebenso leise zurück. »Phil hat noch zu tun etwas, bis wir können ihn entbehren. Geht also wieder zu eurer Gesellschaft, mein Lieber, und sagt den Leuten, dass sie lustig möchten leben, solange sie noch am Leben sind.« Der Wirt stimmte in das heisere Lachen des alten Mannes ein und kehrte zu seinen Gästen zurück. Sobald der Jude allein war, wurden auch seine Mienen wieder nachdenklich und besorglich. Nach einem kurzen Besinnen rief er einen Mietkutscher an, befahl ihm, nach Bethnal Green zu fahren, stieg einige tausend Schritte von Sykes Wohnung wieder aus und eilte zu Fuß weiter. »Jetzt wird sich's schon zeigen, mein Mädchen«, murmelte er vor sich hin, als er klopfte. »Führst was Geheimes im Schilde, so will ich's bald haben heraus, so listig du auch bist.« Er schlich leise hinauf und trat, ohne anzuklopfen, in Nancys Zimmer. Sie war allein und lag mit dem Kopf auf dem Tische. »Sie hat getrunken«, dachte er gleichgültig, »oder ist vielleicht bloß unwirsch.« Das Geräusch, als er die Tür wieder zudrückte, weckte sie aus ihrem Schlummer oder Hinbrüten. Sie begegnete ruhig seinen forschenden Blicken, fragte, was es Neues gäbe, und er erzählte ihr, was er von Toby Crackett vernommen hatte. Sie hörte ihm zu, legte, ohne ein Wort zu sprechen, den Kopf wieder auf den Tisch, stieß dann das Licht ungeduldig von sich und scharrte mit den Füßen. Dies war jedoch alles. Der Jude blickte unruhig umher, als ob er sich überzeugen wollte, dass Sykes nicht insgeheim zurückgekehrt wäre. Befriedigt, wie es schien, durch sein Umherspähen, hustete er ein paar Mal und machte ebenso viele Versuche, ein Gespräch anzuknüpfen, allein das Mädchen beachtete ihn nicht mehr, als wenn er eine Bildsäule gewesen wäre. Endlich nahm er sich zusammen und sagte händereibend und im freundlichsten Tone: »Was meinst du denn, liebes Kind, wo wohl sein mag Bill?« Das Mädchen murmelte in kaum verständlichen Worten, sie könne es nicht sagen, und ihm deuchte, dass sie leise schluchze. »Und wo wohl mag sein der kleine Oliver?« fuhr er fort, die Augen anstrengend, um einen Blick nach ihrem Antlitz zu bekommen. »Das arme Kind! Denk nur, Nancy, wie sie's haben lassen liegen in einem Graben. Da ist ihm wohler als unter uns«, sagte das Mädchen plötzlich aufblickend, »und wenn für Bill nichts Schlimmes daraus entsteht, so will ich hoffen und wünschen, dass der Kleine tot im Graben liegt und dass seine jungen Gebeine darin verfaulen.« Den Lippen des Juden entfloh ein Ausruf des Erstaunens. »Ja, das hoff und wünsch ich«, fuhr Nancy seinen Blicken begegnend fort. »Ich freue mich, dass er mir aus den Augen, und zu wissen, dass das Schlimmste vorüber ist. Ich kann ihn nicht um mich haben. Ich verabscheue mich selbst und euch alle, wenn ich ihn sehe.« »Pah«, fiel der Jude verächtlich ein, »du bist betrunken, Mädchen.« »So betrunken«, höhnte Nancy, »eure Schuld ist freilich nicht, wenn ich's nicht bin. Ich wäre niemals nüchtern, wenn's nach eurem Willen ginge, jetzt ausgenommen. Meine Laune scheint euch nicht zu behagen.« »Nein, durchaus nicht«, tobte der Jude. »So ändert sie«, fuhr das Mädchen mit Lachen fort. »Sie ändern«, schrie der Jude durch seine zügligen, unerwartete Hartnäckigkeit und die Verdrießlichkeiten des Abends über alle Maßen erbittert. »Ja, ich will sie ändern. Hör, was ich werde dir sagen, du liederliches Weibsbild. Ich, der ich nur zu sprechen brauche, 6 Worte, und Sykes wird zugeschnürt, die Kehle so gewiss, als ich würde ihn dämpfen, hätte ich jetzt zwischen meinen Fingern seinen Stierhals. Kommt er zurück, ohne mitzubringen den Knaben, kommt er glücklich davon und bringt mir nicht ihn, lebendig oder tot, Mädchen, so morde deinen Bill selbst, wenn du willst, dass er entgehen soll dem Galgen, und tu es ja, sobald er den Fuß hier setzt, hinein ins Zimmer, denn merk, es wird sonst sein zu spät.« »Was sagt ihr da?« rief das Mädchen unwillkürlich aus. »Was ich sage«, fuhr der Jude vor Wut fast von Sinnen fort, »dies sage ich: Wenn das Kind ist wert viele 100 Pfund für mich, soll ich verlieren, was mir zugewürfelt hat der Zufall durch die Tollheit einer betrunkenen Bande, deren Leben in meiner Gewalt ist, und indem ich oben eingesellt bin mit einem eingefleischten Teufel, der nur braucht zu wollen und hat die Macht.« Er keuchte nach Atem, sprudelte vor Wut, bemühte sich vergebens, Worte hervorzubringen, und bezwang seinen Zorn, nahm plötzlich ein ganz anderes Wesen an, sank kauernd auf einen Stuhl nieder und bebte vor Angst, geheime Büberei selbst offenbart zu haben. Nach einem kurzen Stillschweigen wagte er es, nach Nancy aufzublicken und schien etwas ruhiger zu werden, als er sie wieder in derselben achtlos gleichgültigen Stellung sah, in welcher er sie gefunden hatte. »Nancy, liebes Kind«, krächzte er in seinem gewöhnlichen Tone, »hast du gehört, was ich habe gesagt?« »Lagt mich jetzt nicht, Fagin«, antwortete sie, den Kopf matt und schläfrig emporrichtend. »Wenn es Bill diesmal nicht getan hat, so wird er es ein anderes Mal tun. Er hat manch schönes Geschäft für euch ausgerichtet und wird euch viele ausrichten, wenn er kann. Kann er es aber einmal nicht, so kann er es nicht. Und nun sprecht nicht mehr davon.« »Aber was anbelangt den Oliver, Kind«, sagte der Jude, indem er sich unruhig die Hände rieb. »Er muss das Schicksal der anderen teilen«, fiel Nancy hastig ein, »und ich sage es noch einmal, ich hoffe, dass er tot ist und vor Schaden und vor euch sicher ist. Das heißt, wenn Bill nichts Schlimmes begegnet und ist Toby gut davon gekommen, so wird er's ohne Zweifel auch sein, denn er wiegt alle Zeit 2 Tobys auf.« »Und was anbelangt das, was ich sagte, Kind«, sagte der Jude, sie doppelt scharf in das Auge fassend, »ihr müsst alles noch einmal wiederholen, wenn ihr wollt, dass ich etwas tun soll«, entgegnete Nancy, »und sagt mir es lieber morgen. Ihr hattet mich auf einen Augenblick aufgestört, aber ich bin jetzt wieder so müd und dämisch als vorher.« Der Jude legte ihr noch mehrere andere Fragen in derselben Absicht vor, zu erforschen, ob sie die ihm im unbewachten Augenblicke entschlüpften Andeutungen beachtet und verstanden hätte, allein sie antwortete und hielt seine Forschblicke so unbefangen aus, dass er seinen ersten Gedanken, dass sie zu viel getrunken, vollkommen bestätigt zu sehen glaubte. Und Miss Nancy war allerdings nicht frei von der unter Fagins Zögliginnen gewöhnliche Schwäche der Neigung zum übermäßigen Genuss geistiger Getränke, worin sie in ihren zarteren Jahren eher bestärkt wurden, als dass man sie davon zurückgehalten hätte. Ihr wüstes Aussehen und der das Gemach anfüllende starke Genevergeruch dienten zum bekräftigenden Beweise der Richtigkeit der Annahme des Juden. Und als sie endlich zu weinen und gleich darauf wieder zu lachen anfing und wiederholt rief, »Heißer, wer wollte den Kopf hängen lassen?«, so zweifelte er, der in Sachen dieser Art seiner Zeit große eigene Erfahrungen gemacht hatte, nicht mehr und freute sich höchlich der Gewissheit, dass sie in der Tat sehr weit gediehen wäre. Er empfand nunmehr eine große Erleichterung und entfernte sich sehr zufrieden, seinen doppelten Zweck erreicht zu haben, dem Mädchen zu hinterbringen, was ihm von Toby mitgeteilt worden war, und sich mit eigenen Augen zu überzeugen, dass Sykes nicht zurückgekehrt wäre. Es war eine Stunde vor Mitternacht und die bitterste Kälte. Er säumte daher nicht, seine Wohnung baldmöglichst zu erreichen. Als er an der Ecke der Straße, in welcher sie lag, angelangt war und schon in der Tasche nach dem Hausschlüssel umhergriff, trat plötzlich und unhörbar ein Mann hinter ihn und flüsterte seinen Namen dicht an seinem Ohre. Er wendete sich rasch um und sagte, »Ist das...« »Ja, ich bin's«, unterbrach ihn der Mann barsch. »Hab hier seit 2 Stunden aufgepasst. Wo zum Teufel seid ihr gewesen?« »Beschäftigt in euren Sachen, mein Lieber«, erwiderte der Jude, ihn unruhig anblickend und einen langsameren Schritt annehmend. »Den ganzen Abend beschäftigt in euren Sachen.« »Ei, natürlich«, sagte der andere höhnisch. »Was habt ihr denn ausgerichtet?« »Nicht viel Gutes«, antwortete Fagin. »Ich will hoffen, nichts Schlimmes«, fiel der Vermummte stillstehend und den Juden wild ansehend ein. Fagin schüttelte den Kopf und war im Begriff zu erwidern, als ihn der Vermummte unterbrach und sagte, er wolle lieber drinnen im Hause anhören, was er würde hören müssen, denn er wäre halb erfroren. Der Jude sah ihn mit einer Miene an, die offenbar genug verkündete, dass er des Besuchs zu einer so späten Stunde gar gern überhoben wäre und murmelte, dass er kein Feuer habe und ähnliches. Allein der unwillkommene Gast wiederholte seine Erklärung, einsprechen zu wollen, mit großer Bestimmtheit, und Fagin schloss die Haustür auf und sagte ihm, er möge sie leise wieder verschließen, während er selbst Licht holen wolle. »Es ist hier so finster als im Grabe«, bemerkte der Besucher ein paar Schritte vorwärts tappend. »Macht geschwinde, ich kann solche Dunkelheit nicht leiden.« »Verschließ die Tür«, flüsterte Fagin unten auf der Hausflur, und während er sprach, wurde die Tür mit donnerndem Schalle zugeworfen. »Das habe ich nicht getan«, sagte Fagins Peiniger, sich vorwärts fühlend. »Der Wind schlug sie, oder sie tat sich von selber zu. Macht geschwinde, dass ihr Licht bekommt, oder ich stoße mir in diesem verwünschten Loche den Kopf noch ein.« Fagin schlich in die Küche hinunter und kehrte bald darauf mit einem angezündeten Lichte und der Kunde zurück, dass Toby Crackit unten im Hinter- und die Knaben im Vorderzimmer schliefen. Er winkte dem Ungeladenen und führte ihn die Treppe hinauf in ein Zimmer des oberen Stockwerks. »Wir können sagen hier die paar Worte, die wir haben zu sagen«, begann er, als sie eingetreten waren, »und ich will das Licht setzen draußen an die Treppe, denn in den Fensterläden sind Löcher, und wir lassen niemals sehen die Nachbarn, dass wir Licht haben.« Er stellte den Leuchter der Tür des Zimmers gegenüber, in welchem sich nur ein gebrechlicher Sessel und hinter der Tür ein altes Lotterbett ohne Überzug befand, auf das der müde Fremde sich warf. Der Jude setzte sich vor ihn in den Sessel. Da die Tür halb offen stand, so war es im Zimmer nicht ganz finster, und das draußen stehende Licht warf einen schwachen Schein auf die Wand gegenüber. Sie flüsterten einige Zeit so leise miteinander, dass ein Horcher von ihrer Unterredung nur etwa so viel hätte verstehen können, um daraus zu entnehmen, dass sich Fagin gegen Beschuldigungen des Fremden verteidigte und dass sich dieser in einer sehr gereizten Stimmung befand. Sie mochten etwa eine Viertelstunde geflüstert haben, als Monks, denn so hatte der Jude seinen Besucher mehrere Male genannt, etwas lauter sagte, »Ich wiederhol's euch, es war schlecht ausgedacht. Warum habt ihr ihn nicht hier behalten, bei den anderen und ohne weiteres einen jämmerlichen Taschendieb aus ihm gemacht?« »Hör einer an«, rief der Jude achselzuckend aus. »Wollt ihr damit sagen, dass ihr's nicht gekonnt hättet, wenn ihr gewollt?« fragte Monks unwillig. »Habt ihr's nicht bei 100 anderen Knaben verstanden? Hättet ihr höchstens 10 bis 12 Monate Geduld gehabt, so wär's euch doch ein leichtes gewesen zu machen, dass er verurteilt und vielleicht auf lebenslang deportiert wurde. Wem würde damit gewesen sein gedient, mein Lieber?« fragte der Jude im demütigsten Tone. »Mir.« »Aber mir nicht«, fuhr Fagin fast noch unterwürfiger fort. »Wenn 2 Leute sind beteiligt bei einem Geschäft, so ist's doch nur billig, dass berücksichtigt wird der Vorteil beider.« »Was weiter?« »Ich sah, dass es nicht leicht war, ihn zu erziehen zum Geschäft. Er war nicht wie andere Knaben unter denselben Umständen.« »Hol ihn der Satan, nein, denn er wäre sonst schon längst ein Spitzbube gewesen.« »Ich hatte kein Mittel in Händen, ihn zu machen schlimmer«, fuhr der Jude angstvoll Monks Mienen beobachtend fort. »Er hatte in nichts die Hand drin. Ich konnte ihn mit gar nichts einjagen, Furcht und Schrecken, und wir arbeiten immer vergeblich, wenn das nicht angeht. Was konnte ich tun? Ihn ausschicken mit dem Baldoberer und Charlie? Es geschah, und wir hatten genug an dem einen Mal, mein Bester. Ich musste zittern für uns alle.« »Das war meine Schuld nicht«, bemerkte der finstere Monks. »Freilich, nein, oh nein, mein Lieber, und ich mache euch auch keinen Vorwurf deshalb. Denn wär's nicht geschehen, so wären eure Blicke vielleicht nie gefallen auf den Knaben, und wir hätten vielleicht niemals gemacht die Entdeckung, dass er es war, den ihr suchtet. Nun gut, ich brachte ihn wieder in meine Gewalt durch die Nancy, und Jetzt fängt sie an und wirft sich auf zu seiner Freundin. Schnürt ihr die Kehle zu, sagte Monks ungeduldig. Geht jetzt so eben nicht an, mein Lieber, versetzte Fagin lächelnd, und außerdem machen wir in dergleichen keine Geschäfte, sonst wär's mir schon lieb, wenn es geschähe über kurz oder lang. Monks, ich kenne diese Dirnen, sobald anfängt der Knabe verhärtet zu werden, wird sie sich nicht kümmern um ihn mehr als um einen Holzblock. Ihr wollt, dass er werden soll ein Dieb. Ist er noch am Leben, so kann ich ihn jetzt dazu machen. Und wenn, es ist freilich nicht wahrscheinlich, aber wenn sich das Schlimmste hat ereignet und er ist tot, wenn er's ist, so ist's meine Schuld nicht, unterbrach ihn Monks mit bestürzter Miene und mit bebender Hand den Juden beim Arme fassend. Merkt wohl, Fagin, ich habe keine Hand dabei im Spiel gehabt. Ich hab's euch von Anfang an gesagt, alles, nur nicht, dass er sterben sollte. Ich mag kein Blut vergießen, es kommt stets aus und peinigt einen außerdem. Ist er totgeschossen, so kann ich nichts dafür. Hört ihr, Fagin? Was ist der Teufel in dieser verfluchten Spelunke los? Was war das? Was in aller Welt, schrie der Jude, Monks mit beiden Armen umfassend, als derselbe plötzlich im höchsten Schrecken emporsprang. »Was? Wo?« »Dort«, erwiderte der bebende Monks nach der Wand gegenüber hinzeigend. »Der Schatten, ich sah den Schatten eines Frauenzimmers in einem Mantel und Hute wie den Hauch an dem Täfelwerke dahingleiten.« Der Jude ließ ihn los und beide stürzten aus dem Zimmer hinaus. Das vom Zugwinde flackernde Licht, das an der Stelle stand, wo es hingestellt war, zeigte ihnen nur die leere Treppe und ihre erbleichten Gesichter. Sie horchten mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, allein die tiefste Stille herrschte im ganzen Hause. »Es ist nichts gewesen als eure Einbildung«, sagte der Jude, das Licht aufhebend und zu Monks sich wendend. »Ich will darauf schwören, dass ich's wirklich sah«, versetzte Monks fortwährend heftig zitternd. »Es beugte sich vor, als ich's erblickte und verschwand, als ich zu euch davon zu sprechen anfing.« Der Jude warf ihm einen verächtlichen Blick zu, forderte ihn auf, ihm zu folgen, wenn es ihm beliebe, und ging voran die Treppe hinauf. Sie schauten in alle Gemächer hinein, begaben sich wieder hinunter auf die Hausflur, in die Keller, durchsuchten jeden Winkel allein vergebens. Es war im ganzen Hause öde und still wie der Tod. »Was meint ihr nun, mein Guter?« sagte der Jude, als sie wieder auf der Flur standen. »Es ist im Hause kein lebendiges Wesen außer uns und Toby Crackett und den Knaben, und die sind wohl verwahrt. Schaut!« Er nahm zwei Schlüssel aus der Tasche und fügte hinzu, dass er, als er zuerst hinuntergegangen, Toby Dawkins und Charlie eingeschlossen habe, um jede Störung des Gesprächs unmöglich zu machen. Monks wurde wankend in seinem Glauben und erklärte endlich, dass ihm seine erhitzte Einbildungskraft einen Streich gespielt haben müsse, wollte die Unterredung jedoch für das Mal nicht fortsetzen, erinnerte sich plötzlich, dass 1 Uhr vorüber sei und das liebenswürdige Freundepaar trennte sich. Ende von Abschnitt 1.